Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde des Fußballs und des Footballs. Hallo und herzlich willkommen bei Pille FM zu einer neuen Folge. An meiner Seite darf ich erstmal den Erik begrüßen. Grüß dich, Erik. Hey Alex, grüß dich. Erste Folge ist ja niedlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es läuft, wa? Na, ich erst. Wie fangen wir an? Hallo, du hast das Konzept vorliegen. Nein, also auch von mir ein herzliches Willkommen hier aus Hamburg. Zu unserem Joint Venture American Football, Fußball meine ich. Wie ist denn das Wetter eigentlich bei dir in Hamburg? Ich gucke gerade mal raus. Also eigentlich ganz schön. Wie ist es denn bei euch? Also bei uns auch. Bei uns hier in Bayern ist gerade momentan, oder was heißt momentan, den ganzen Tag war es heute schon herrliches Wetter. Ich mag ja Herbstwetter, ne? Da stehe ich ja so ein bisschen drauf. Naja, ich sag mal, herbstlich war es heute eigentlich nie. Es war also Spätsommer. Ja, sehr mild war es und es war schön zum Spazierengehen. Ja, und jetzt sitzen wir hier vor den Rechnern und palabern ein bisschen über unsere Hobbys. Ja. Yeah. Würde ich sagen, oder? Ja, das ergibt Sinn, ne? Ja. Ja. Bevor wir jetzt irgendwie groß ausschweifen, in dieser Woche gab es ja schon den einen oder anderen Höhepunkt, zumindest für dich. Vielleicht fangen wir damit einfach mal an und der Rest wird sich, denke ich, aus dem Gespräch ergeben. Was war denn los diese Woche? Da kannst du mir auch mal erklären, was haben die da überhaupt gespielt? Du meinst jetzt die letzte Woche, was meiner Lieblingsmannschaft betrifft? Also um mal für die Zuschauer, die da draußen oder Zuhörer, die da draußen unterwegs sind. Wir machen ja das ganze Gespräch via Skype. Und wenn ich so in meinen Bildschirm reingucke, sehe ich neben den Alex immer nur ein großes S, weiß auf blauem Grund mit einer 04 darunter. Für diejenigen, die jetzt schon ausschalten wollen, bleibt locker. Ja, das muss ja nicht sein. Ja, komm, hör mal auf jetzt zu palabern. Ich bin Schalke 04-Fan. Ja, ist ja okay. Ich denke, die Masse hat das jetzt rausgefunden. und was war denn jetzt? Was war diese Woche? Und Schalke hat ja auch gespielt und auch recht erfolgreich, soweit ich das mitbekommen habe. Jein. Was, nicht? Jein. Also ich sag mal, in der Champions League am Dienstag, nee, Quatsch, am Mittwoch war es, sah es eigentlich gut aus. Da haben wir akzeptabel gespielt. Das Ergebnis spricht eine andere Sprache, sage ich jetzt mal. 3-0 klingt natürlich toll. Aber was war das für eine Mannschaft? Wer? Die gespielt haben. Wir haben gegen Steaua Bukarest. Warum lachst du da jetzt so? Die Jungs spielen in der Champions League, da spielen nur die Besten in Europa. Ja, ich habe, wie gesagt, davon wenig Ahnung, aber nichtsdestotrotz. Aber Champions League sagt dir schon was, oder? Ja, und das spielt offensichtlich die Besten von Europa, wa? Ja, die Besten. Hier. Die Besten. Wer ist denn da von Deutschland im Moment drin? Ja, einmal natürlich meine Mannschaft, Schalke 04. Ja. Dann fangen wir ein bisschen von weiter hinten an. Dann kommt Bayer Leverkusen. Ja. Dann kommt eine Mannschaft, die kann ich jetzt leider hier nicht so im Mikrofon aussprechen, aber wir wollen uns ja neutral halten. Ja, eben. Borussia Dortmund. Ach so. Und dann noch die Münchner aus Bayern. Mhm. Okay, verstanden. Die vertreten praktisch Deutschland. Okay, also sind das pro Land jeweils, auch wenn das tatsächlich Urschleim ist, aber da ich mich damit nicht so beschäftigt habe und das nur nebenbei mitbekommen habe, oder ja, mitbekomme, Champions League, sind pro Land 4 Vertreter oder ist das von der Größe der Liga abhängig oder von dem Erfolg der Liga? Erklären wir das mal kurz. Genau, es geht um den Erfolg in der Liga. Es gibt praktisch wie soll man das aussprechen, eine europäische Tabelle. Okay. Und dort ist praktisch Deutschland an zweiter Stelle, an dritter Stelle. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, aber ich glaube, sie sind an dritter Stelle. Woran macht man das fest? Das ist praktisch ein Punktesystem und die Mannschaften, die praktisch in Europa unterwegs sind, jetzt die 4 Mannschaften, die jetzt für Deutschland unterwegs sind, die sammeln ja Punkte. Die Punkte, die sie sammeln, also ganz normal, beim Sieg kriegt ja die Mannschaft 3 Punkte, beim Unentschieden einen und bei einer Niederlage keinen Punkt. Und diese Punkte werden dann praktisch in Europa gesammelt und die widerspiegelt sich dann praktisch in dieser Tabelle wieder. Und die ersten. Ja, okay, habe ich verstanden, aber inwiefern wird denn das in Europa wiedergespiegelt? Also schon innerhalb der Champions League oder was? Nein, nicht innerhalb, sondern ganz Europa. Alle Länder, die es in Europa gibt, die sind dort vertreten. Ja, okay, das habe ich schon verstanden. Aber wie kommt dann eine Auflistung innerhalb der Champions League bei den Ländern zustande? Weil die spielen ja nur innerhalb des jeweiligen Landes, richtig? Genau. Aber man muss es so sehen, jetzt nehmen wir mal jetzt gerade das aktuelle Beispiel mit Bayern, Dortmund, Leverkusen und Schalke. Die haben ja jetzt auch den ersten Spieltag bestritten. Ja. Bayern und Schalke haben gewonnen, haben 3 Punkte für Deutschland oder praktisch 6 Punkte für Deutschland geholt. Ja. Leverkusen und Dortmund haben leider verloren. Ja. Da sind wir halt praktisch leer ausgegangen. Und die 6 Punkte gehen jetzt auf das aktuelle. Das ist eine Tabelle, die gibt es schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren und die Punkte werden immer wieder draufgesetzt. Mhm. Wir haben jetzt praktisch wieder 6 Punkte für Deutschland geholt, sozusagen, und da stehen wir jetzt wirklich an dritter Stelle. Okay. Und vor uns ist halt noch Spanien und England. Mhm. Ganz klar, weil die haben halt in den letzten Jahrzehnten mehrere Titel geholt. Was sich auch in dieser Tabelle widerspiegelt, ist auch der nationale Part praktisch, die Meisterschaften. Das hätte mich natürlich interessiert, ne? Also da widerspiegelt sich praktisch die internationale Ebene und die nationale Ebene. Jetzt zum Beispiel, Bayern war ja letzte Saison sehr, sehr erfolgreich. Die haben praktisch die Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League geholt. Das habe ich sogar nicht mitbekommen, ja. Ja. Ich habe ja sogar ein Spiel geguckt, ne? Also hier sozusagen live. Nämlich mit meinem Schwager, der durchaus auch Fußball interessiert ist. Und das war gar nicht so schlimm. Ja, was habe ich denn da geguckt? Genau, Dortmund gegen jemand anders hier. Wann waren das ungefähr? Na, da ging es darum, na, im Halbfinale, oder? Ach, du hast ein Champions League-Spiel geschaut? Ja, ja, klar. Okay. Im Halbfinale haben sie gegen Real Madrid gespielt. Ja, davon, das denke ich mal. Du hast dir ein Champions League Halbfinale angeguckt gegen Real Madrid. Ja. Nicht schlecht. Sowas habe ich leider nicht. Das ist die ganze Geschichte, wo dann am Ende hier Dortmund gegen Dings gespielt haben. Nee, ne? Ja, ja, letztes Jahr Champions League Finale war ja ein deutsches Finale. Bayern gegen Bayern gegen Dortmund. Also, liebe Zuhörer, also das habe ich schon bewusst mitbekommen. Und tatsächlich habe ich dieses Halbfinale Dortmund gegen. Real Madrid, ne? Richtig? Ja, Halbfinale? Das Halbfinale. Das habe ich live gesehen und das war auch jetzt gar nicht so unspannend. Da warst du in Dortmund. Nee, nein, ach, Alex. Ich habe das natürlich nicht live gesehen im Stadion. Ach so. Nee. Also das bitte hier live heißt für mich, dass ich es live am Bildschirm gesehen habe. Ja, und das ist ja, na ey, komm, das kannst du aber nicht so bringen, ne? Weil wenn du live saßt, dann bist du im Stadion. Du hast es dir im Fernsehen angesehen. Live. Ich läuft das anders. Ja, wenn ich live NFL gucke, gucke ich auch nicht hier an den Start. Und Mensch, Alex, Junge, Junge. Nein, also jetzt verstehe ich auch deine Verblüffung. Also im Stadion, ich habe noch nie ein Fußballstadion von innen gesehen, außer ich war da wegen irgendwas anderem, wegen immer im Football zum Beispiel. Ja, gibt es ja auch, ne? Zum Beispiel in Gelsenkirchen gibt es auch ein Stadion. Ich glaube, die haben sogar am Anfang, wo das Stadion gebaut wurde, die Allianz Arena. Allianz Arena, ja. Alter Schwede, ist das peinlich. Nicht Allianz Arena, die Felddienst Arena. Ja. Da haben sie früher eigentlich auch Footballspiele ausgetragen. Ja, na klar, also ist bei uns ja auch so. So, aber da wären wir schon beim Thema. Schalke ist Gelsenkirchen, richtig? Genau, nee, Gelsenkirchen ist Schalke. So, also das ist ja... Also Schalke ist ein Ortsteil von Gelsenkirchen. Ja, siehst du, und genau das sind so die Punkte, was ich bisher in meinem ganzen Leben nicht geschnallt habe, weil ich offensichtlich mit Scheuklappen durch die Gegend laufe und jetzt mich auch nie interessiert hat. Oder noch besser, es kann natürlich auch sein, dass mir das schon mal jemand erklärt hat und ich das einfach vergessen habe. Weil selbst mir ist ja klar, wenn man aufwächst in Deutschland, ne, dann sieht man halt Fußball irgendwie immer. Mhm. Ja, die Tagesschau ist voll davon oder Nachrichten, Zeitung, seitenweise Fußball. Und da natürlich im Schwerpunkt die Bundesliga, aber auch die anderen Ligen. Und da ist selbst mir auch gefallen so, okay, Bayern München ist vermutlich aus Bayern und München, ja, weil habe ich verstanden. Ne? Borussia Dortmund, ja. Unser Nachbar. Dortmund, ja, ne, Dortmund und Borussia. Wobei 40 Kilometer. Ja, so. Und so weiter. Und der Einzige, der so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, sind natürlich Schalke. Und vielleicht kannst du mir das gleich mal erklären und dann kommen wir auch zurück. Vielleicht kannst du mir erklären, warum das Schalke heißt. Und man spielt ja auf Schalke und nicht in Schalke, richtig? Richtig, ja. Und wie auch diese Feindschaft mit Dortmund zustande kommt, oder ist das so ein bisschen so die Konkurrenz, die große? Also sagen wir mal, Konko, also fangen wir mal von vorne an. Schalke ist im Jahr 1904 gegründet worden. Das erklärt sich, ja. Ja, von, ich glaube, 11 Mann. Ich glaube, es waren 11 Mann, die haben damals Schalke gegründet. Die hießen damals auch noch anders. Die hießen Westfalia, hau mich blau, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Und die Jungs haben praktisch Schalke gegründet, wie gesagt. Und wir waren früher mal gelb. Schalke war mal früher wirklich gelb. Aha, okay. Ja, und die anderen, die waren mal blau. Also es war genau mal andersrum. Also die anderen sind, ich sprich's aus, du redest von Dortmund, richtig? Oder kommt dir das so schwer über die Lippen? Ich spreche es eigentlich fast nie aus und das ist, fällt mir sehr schwer, tut mir leid. Alles klar. Ich sage einfach, die anderen. Dann die anderen wissen schon, was gemeint ist. Wir sind jetzt hier wie bei Harry Potter, ne? Hier, dessen Name nicht genannt werden darf. Ja. Das fangen wir hier gar nicht erst an. Okay. Also. Nee, und, oh, und ihr wart gelb, okay. Genau. Und das waren praktisch wirklich Nachbarn. Man muss sagen, 40 Kilometer in Nordrhein-Westfalen ist nicht viel. Sind es überhaupt 40? Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall. Du kannst rüber gucken, wenn du willst. Und das sind halt Nachbarn. Und das war halt früher, wirklich ganz früher, zu den Gründungszeiten, waren die halt sehr verfeindet. Weil sie halt Nachbarn waren. Die einen waren halt besser und das waren halt die anderen. Schalke war da nicht so erfolgreich. Aber die hießen damals schon Schalke, ja? Nein, die hießen... Achso, hat sie erzählt, ne? Westfalia, irgendwas. Ja, irgendwas, okay. Ich weiß es nicht. Man mag es mir bitte verzeihen, aber so... Tiefsinnig bin ich jetzt nicht in oder nicht auf Schalke drin, also so tief, was die Gründung angeht. Ja, und die sind halt Nachbarn und die haben sich halt früher schon nicht verstanden und so kam es halt zustande. Ich sag mal aber heutzutage, diese Verfeindungen sind nicht mehr so extrem. Also ganz extrem war es auf jeden Fall in den 80er Jahren, da war es wirklich sehr, sehr schlimm. Da gab es fast Mord und Totschlag. Aber ich sag mal, es hat sich in den Jahren jetzt, gerade jetzt so ab 2000, hat sich es doch, sag ich mal, gebessert, was die Verfeindung angeht. Klar, es ist immer noch eine Feindschaft da, aber sie ist auf jeden Fall nicht mehr so. Aber eine sportliche Feindschaft, keine, keine. Auf einem gesunden Niveau, muss ich sagen. Okay. Das ist auf jeden Fall. Also hier. Klar würde ich jetzt im Blau-Weiß nicht mehr oder würde ich trotzdem nicht durch Dortmund laufen, andersrum genauso, das ist einfach so. Ja. Aber man muss trotzdem, man geht halt lockerer heutzutage damit um. Ja. Wäre schon mal ein spannendes Experiment. Ich stelle mir sowas immer ganz... Na, da gibt es schon eins. Du musst dir mal im Internet, bei YouTube oder so, gibst du mal einfach mal Klaas und... Klaas, und wer ist der andere Typ? Ich weiß, was das läuft. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir den Podcast machen. Es gibt ja schon eine tiefe Leidenschaft, gerade was Fußball betrifft. Ich habe das selber erlebt mit Kollegen, die mit mir wohlgemerkt American Football gespielt haben, aber trotzdem parallel große Fußballfreunde waren. Und wo dann auch selbst im Scherz gemeinte Sachen, also jetzt nicht von mir, aber im Scherz gemeinte Sachen gegen den jeweils anderen Verein desjenigen ja, also jetzt nicht mit in die Fresse, aber da gab es schon mal das eine oder andere Bier ins Gesicht, ja. Ja, also das ist, also die Leidenschaft ist offensichtlich da. Was in Fußball auch, vermute ich jetzt einfach mal, auch deutlich schlimmer ist, als es jetzt beim American Football der Fall ist. Aber das hat auch sicher Gründe. Aber zurück zu Schalke. Wann kam denn die Benennung tatsächlich, dass man eben sagt, okay, wir nennen uns nicht... Erster FC Gelsenkirchen, sondern Schalke 04. Das kam relativ spät. Ist, glaube ich, das kam in den, lass mich lügen, in den 60er Jahren, glaube ich, erst zustande. Okay. Die haben ja auch verschiedene Logos bis dahin gehabt. Mhm. Die sahen halt früher sogar gelb aus. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf Wikipedia, um mal wirklich zu gucken, ob... ob du da richtig liegst. Nein, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass dieses Schalke-Logo früher, ja, siehst du, gelb war. Gelb nicht, aber orange, so gelb-orange war das. Okay. Und das war, ja, das war doch in den Kriegszeiten, 1945 war das, also zwischen 1929 und 1945. Und Schalke 04... war dann, lass mich gucken, Da steht's doch. Genau. Früher hießen wir Westfalia Schalke, so wie ich schon gesagt hatte. So, denn ab 1912 bis ja, ab 1912 hießen wir dann Schalke 04. Also doch schon ab 1912. Ja, das war relativ früher. Okay, gut. Man hat ja früher, wie gesagt, das war ja zu Kriegszeiten, dann war das ja ich glaube, Hälfte der Mannschaft oder weit über die Hälfte der Mannschaft von Schalke war, ja, waren halt alles ja, Nazis. Und Schalke war auch, also sagen wir mal, der Ruhrpott an sich war, was das anging, war sehr, sehr rechts angehaucht. Also das war extrem früher sehr schlimm. Da hat aber auch, glaube ich, Onkel Adolf immer drauf bestanden. Ich glaube, der hat es da so toll gefunden im Ruhrpott. Ja, wer mag es da nicht, ne? Ich war auch schon mal dort. Warst du schon mal im Ruhrpott, ja? Ja, also in Essen. Ach. Ja, aber auch tatsächlich. Ist auch sag ich mal, kein guter Freund von uns. Ja, aber das Spannende ist, das kennt man ja, also Grüße an alle, die uns zuhören aus dieser Gegend. Für mich ungewöhnlich war damals, ich war zum Finale der Damen-American-Football-Mannschaft, war ich tatsächlich dort. Sind wir mit dem Bus hingefahren, dann war tatsächlich Ortseingangsschild der einen Stadt, war gleichzeitig Ortsausgangsschild der anderen Stadt aufgrund der Durchführung. Also sehr spannend. Das finde ich auch sehr, sehr geil im Ruhrpott allgemein. Da fährst du von einem Ort zum anderen und es ist gleich alles nebenan. Ne? Also das finde ich wirklich sehr klasse und vor allen Dingen gibt es da sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Fußballmannschaften. Aber die Wesentlichen, hat Schalke immer erste Bundesliga gespielt oder gab es auch mal, ich sag mal jetzt Nein. Gehen wir mal von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aus. Also ich muss mal kurz ausholen und zwar, ich bin jetzt nicht lebenlang schon Schalke-Fan. Es fing eigentlich erst dann, also sagen wir mal so 1994, da fing es so ungefähr an, dass ich mich für Schalke interessiert habe. Was davor war, kann ich eigentlich gar nicht beurteilen. Aber ich weiß, dass Schalke nicht nur immer in der ersten Liga gespielt hat. Das ist auf jeden Fall. Und zwar fing es dann, ich glaube, ab 95. Nee, warte mal. Nee, seitdem ich eigentlich Schalke-Fan bin, haben sie immer in der ersten Liga gespielt. Okay. Was davor war, kann ich eigentlich nicht so beurteilen. Bis auf, dass ich mich das mal durchgelesen habe oder sowas. Das kann doch jeder Mithörer selber lesen. Also ich habe es nicht live miterlebt, sagen wir mal so. Mich interessiert trotzdem. Es ist ja aufgrund der Tatsache, dass es eben die Bundesliga ist und dass die Bundesliga an die Bundesländer oder an gewisse Städte gebunden ist, liegt es ja nahe, dass man in seiner Heimat einen Verein hat, den man dann folgt und dementsprechend auch, weil man aus dieser Gegend stammt, dann Fan wird. Das wäre bei mir schwierig. Aus Thüringen gibt es keinen Bundesliga-Verein, richtig? Berichtige mich, wenn ich da falsch liege. Gibt's nicht. Na doch. Na, Bundesliga nicht, aber es gibt schon. Ja, aber wir reden ja von Bundesliga, jetzt erstmal in dem Rahmen. Ja. Und ja, da wird es ja knapp. Wie ist es bei dir gekommen, dass du gesagt hast, jawohl, Gelsenkirchen beziehungsweise Schalke ist meine Mannschaft. Erklär doch mal kurz. Das ist eigentlich ziemlich schnell erklärt, weil, ich hole mal richtig weit aus. Ne? Das ist ja der Sinn und Zweck. Und zwar, ich war mal mit meinen Eltern damals in Berlin, waren wir einfach mal auf so einen Trödelmarkt. Okay. Und ich habe mich zu der Zeit überhaupt rein gar nicht für Fußball interessiert, null. Also 1994, wie alt warst du da? Da war ich 9. Ja, okay. Aber das war vorher noch, also das war, sagen wir mal so 92, 93, da habe ich mich nie mit für Fußball interessiert. Ja. Und ich habe halt nie so gespielt, ein... Als Kind oder als Junge? Berlin, doch, na klar. Ich habe Fußball immer mit meinem Vater, gerade in Berlin hast du diese Bolzplätze gehabt, richtige Berliner Bolzplätze, das ist halt wie so ein riesengroßer eingezäuntes Ding mit zwei Stahltore, kannst du wirklich... Also ich habe mehr oder weniger habe ich das Fußballspielen auch auf der Straße gelernt. Und ich habe halt früher wirklich mit meinem Vater, sind wir tagtäglich, wenn du willst, sind wir da runter auf diesen Ballplatz und haben da rumgebolzt. Ne? Okay, aber du hast nie im Verein gespielt? Nein, gar nicht. Also da auch mal, um das einzuwerfen. Also ich habe tatsächlich mal 2 Jahre, keine Ahnung, oder länger Fußball gespielt, auch in einem Jugendverein halt. Und deswegen... klar, es ist immer ganz interessant. Auch als Kinder hat man natürlich, kommt man nicht drum rum. Das ist ja das Schöne am Fußball. Das ist ein sehr schönes, einfaches Konzept im Vergleich zum American Football. Du hast einen Ball, der ist rund und den darf man nicht anfassen mit den Händen, sondern tritt halt mit dem Fuß dran. Und schon ergibt sich das Spiel. Ne? Also das kann man, deswegen ist es auch der ganzen Welt so bekannt und so beliebt, gehe ich mal von aus. Ja, und du hast... Naja, ich sag, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche. Also ich sag mal, Fußball weltweit würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist, sage ich mal, auf jeden Fall durch die Weltmeisterschaft, klar, ist es weltweit schon irgendwo vertreten, aber beliebt glaube ich jetzt nicht. Nee, aber eine Verbreitung. Wenn wir uns überlegen, gerade in Ländern, und das meine ich damit, wirf ein Kind einen Ball hin und sag hier, du darfst nur mit dem Fuß dagegen treten und musst dort reinschießen, ist das Spielprinzip im Grunde genommen verstanden. Ja. Und deswegen gerade in vielen Ländern, in Afrika, in Südamerika, auch in Nordamerika, in Kanada, in Europa, in Russland, auch in Australien. Grundsätzlich ist es bekannt, das Spielprinzip ist bekannt. Das ist auf jeden Fall. Will ich jetzt gar nicht so ansprechen. Da gibt es sicher verschiedene Bereiche. Aber ohne es belegen zu können, meinst du nicht, dass Fußball einer der beliebtesten Sportarten ist auf der Welt? Nein. Okay, weißt du? Ich weiß es nicht, aber ich würde, also von meiner persönlichen Seite würde ich sagen, nein, ist es nicht. Okay. Da gibt es bestimmt auch andere. Ja, alles klar. Ja, nichtsdestotrotz, Spielprinzip ist auf jeden Fall recht einfach. Klar, es wird dann immer diffiziler, je höher man spielt. Okay. Jetzt wollte ich noch kurz zurückkommen wieder. Ja, darum geht es ja. Genau. Also, du hast auf dem Bolzplatz gespielt, hast also da Berührung gehabt? Genau, da habe ich praktisch meine ersten Berührungsängste überwunden und habe halt praktisch mit meinem Vater praktisch Fußball gespielt und habe auch so den Sport kennengelernt. Und wie gesagt, eines Tages ging ich mit meinen Eltern über so einen Flohmarkt oder Trödelmarkt und da habe ich so einen leuchtenden gelb-schwarzen Schal gesehen. Der hat mir eigentlich, sage ich mal, nur von der Farbe. Okay. Gelb-schwarz, ja, du hast es. Ja. Der war halt, aber so ein Leuchtenfarben, ne? Also so, weil früher war die Mannschaft leuchtgelbend und die hat mir halt gefallen, der Schal, und da hatte ich so ein, ja, muss ich jetzt einfach so sagen, ich hatte einen Dortmund-Schal. Ich hatte mal so ein Ding gehabt. Aber ey, ich hab, wie gesagt, ich wusste noch nicht, wer es ist, was das für eine Mannschaft überhaupt ist. Mir hat einfach nur der Schal gefallen. Du musst dich jetzt nicht schämen und auch nicht rausreden. Ja, du hattest damals einen Dortmund-Schal. Und das kann jeder, der dich hört, und alle Freunde und Bekannte, die diesen Podcast hören, die werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und dich demnächst besuchen und dir das Gelb-Schwarze aus deinem Hummelleib rausprügeln. Ja, da ist aber leider, da ist nichts mehr übrig von. Red dich nur raus. Und da habe ich mir halt, habe ich auch, sage ich mal, die Mannschaft ein wenig verfolgt. Ich sag mal, was willst du mit 7 oder 8 Jahren oder mit 9 Jahren dann mit der Mannschaft verfolgen? Also ich habe es, vor allen Dingen damals gab es halt Fernsehen oder so, Live-Übertragung gab es damals nicht. Ich habe meistens, wenn Fußball verfolgt, wenn überhaupt, übers Radio. Also richtig, übers Radio ganz normal. Was sehr spannend ist, finde ich ja total klasse, ne? Ja, und dann kam irgendwann so die Zeit, dass ich kein Interesse mehr für Fußball hatte, quasi auch für diesen Verein nicht mehr. Das hat sich daraus ergeben. Und ich habe dann aber irgendwann, das war eine kurze Phase, habe ich trotzdem mal wieder zum Fußball zurückgefunden. Und dann kam für mich Hansa Rostock ins Spiel. Weil deutscher Verein um die Ecke oder was? Nee. Genau, wenn man so will, eigentlich um die Ecke, weil ich sag mal, es ist ein Ostverein. Damals war aus Rostock, sage ich mal, auch in der Bundesliga vertreten. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Ich glaube schon, natürlich mit Paul Beinlich und so. Waren sie in der Bundesliga vertreten, war ich halt ein bisschen so für Hansa Rostock, ne? Okay. Und aber mein Vater kam irgendwann eines Tages zu mir: Ey, Junge, entweder du entscheidest dich jetzt Union Berlin, weil wir haben in Berlin gewohnt, weißt du, ich bin ja ein Berliner, verstehst du, ich bin Berliner. Ja. Hat mein Vater gesagt: Entweder Union Berlin oder Schalke 04. Frag mich nicht, wie er auf Schalke 04 kam, ich weiß es nicht. Er hat mir aber damals gesagt, entweder Union Berlin oder Schalke 04. Okay. Er hat gesagt, das sind Mannschaften, auf die kannst du zählen. Aus denen wird mal was. Ah, okay. Union Berlin hat damals. Da muss ich jetzt mal gleich einhaken. Ja, es ist so mein begrenztes Fußballwissen, aber Union Berlin hat ja tatsächlich, und auch das habe ich, muss ich fairerweise sagen, aus einem anderen Podcast, wo es gar nicht um Fußball geht oder irgendwas, aber dass es sehr leidenschaftliche Fans sein sollen. Also, dass unter anderem das Stadion mit Hilfe der Fans gebaut wurde, dass die Stimmung eine ganz tolle ist, was im Moment beim HSV nicht der Fall ist, habe ich auch so am Rande mitbekommen. Ja. Also, wenn die spielen, ist das Stadion leise, also selbst von den eigenen Fans, was ich sehr schade finde. Ja. Aber dass Union tatsächlich von den Fans lebt und also unter anderem und dadurch mitgetragen wird. Bei Schalke habe ich auch das Gefühl, dass Schalke nicht einfach nur eine Erfolgsmannschaft ist, wie es jetzt andere Mannschaften ist, die viel Geld haben, sondern dass man als Schalker lebt sozusagen. Ja. Hat dein Vater denn Fußball geguckt oder hat das verfolgt? Mein Vater ist mit Herz und Seele und mit allem, was dazugehört, ist der Union Berlin-Fan. Also der ist... Mhm. Okay. Und der hat, glaube ich, auch zu diesem Stadionbau, was du vorhin erwähnt hattest, da haben ja wirklich die Fans, und das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, haben die Fans das Stadion aufgebaut und haben das Stadion auch finanziert. Die haben gesammelt und haben das Stadion selber aufgebaut. Und das, da war mein Vater auch sogar beteiligt. Und bei Schalke ist es halt so, Schalke, ich sag mal, ist jetzt mittlerweile wirklich eine Top-Mannschaft in Europa. Oder sagen wir Top-Mannschaft nicht, aber ist halt eine Mannschaft, die in Europa sehr weit vertreten ist. Die kennt jede Mannschaft, die kennt jeder. Und das war früher nicht so. Schalke war auch eine graue Maus. Die haben wirklich nur im Mittelfeld, wenn überhaupt, mal und früher mal war es ja noch der UEFA Cup, haben sie mitgespielt. Und die haben sich halt, sage ich mal, jetzt zu diesen Top-Mannschaften in der Bundesliga etabliert. Und das war früher halt nicht so. Und deswegen hat mir mein Vater damals gesagt gehabt, entweder gehst du zur Union Berlin, die sind halt noch spielen in der Oberliga. Die sind halt noch recht weit unten. Oder du gehst halt, oder wirst halt Schalke-Fan. Die spielen in der Bundesliga, aber die sind noch nicht so erfolgreich, aber aus denen wird mal was. Mhm, okay. Und ich habe mir natürlich Schalke genommen, weil ich sag mal, Schalke war in den Medien mehr vertreten als wie Union Berlin. Von denen habe ich auf jeden Fall mehr gehört, wie als von Union. Und deswegen habe ich mich damals auch für Schalke entschieden gehabt. Und wenn du jetzt mal guckst, Union Berlin, aus denen ist auch was geworden. Ich spiele in zweite Bundesliga und... Ach, tatsächlich, ja. Ja, ja. Und das ist einfach gigantisch, was, sagen wir, aus den beiden Mannschaften geworden ist. Mein Vater hat was er damals gesagt hat, hat er einfach recht gehabt. Weil Schalke gehört zu den Top-Mannschaften in Europa, spielen... wenn es mal gut läuft, auch manchmal um die Meisterschaft mit, sind aber europäisch auf jeden Fall immer vertreten. Und Union Berlin hat sich auch einfach, sag ich mal, aus dem Nichts, ja, die haben ja wirklich aus dem Nichts, sie haben keine Kohle, nichts haben die gehabt. Sie spielen jetzt in der zweiten Liga und die spielen momentan sehr, sehr erfolgreichen Fußball in der zweiten Liga. Die sind jetzt, glaube ich, dritter oder vierter, glaube ich, sind sie momentan und spielen halt um die Meisterschaft, um den Aufstieg mit. Ach, tatsächlich, ja? Okay. Ja, und die haben sich ich glaube, sie sind jetzt schon seit 3 oder 4 Jahren sind sie jetzt in der zweiten Liga und davor haben sie halt immer so ein Auf und Ab gehabt. Aber die haben sich jetzt wirklich stabilisiert, sind eine erfolgreiche zweite Bundesligamannschaft und ich sag mal, mein Vater, wie gesagt, der hat recht gehabt, aus denen ist was geworden. Mhm. Dass sie mal irgendwann mal in der Bundesliga spielen, kann ich mir jetzt noch nicht so vorstellen, aber ich sag mal, guck dir Hoffenheim an, aus denen ist auch irgendwas geworden. Ja, es können im Moment, wobei das vielleicht ein schlechter Vergleich ist, aber ich habe das ja erlebt bei St. Pauli, war nicht auch mal kurz Bundesliga? Nicht nur kurz, die waren. Ja, aber jetzt in kürzerer Vergangenheit, ne? Und sie sind doch wieder abgestiegen, ist das nicht so? Ja, ja, das stimmt schon. Ja, genau. St. Pauli ist zum Beispiel auch so ein Verein. So ein Fanverein. Von dem kann man echt leicht Fan werden, weil die Fankultur ist da genauso wie, möchte ich vergleichen mit Schalke und Union. Mhm. Da sind die Fans einfach, die stehen einfach zu ihrer Mannschaft. Egal, ob jetzt in schlechten, also meist schlechten Zeiten oder auch in den guten Zeiten. In den guten Zeiten, da kommen eigentlich, sagen wir mal, in der Fanszene heißen die Modefans. Ne? Die Modefans sind halt die nur in den guten Zeiten da sind und in den schlechten Zeiten, ach, die Mannschaft kenne ich nicht, so in der Art. Ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist bei den Mannschaften, sage ich jetzt mal, ganz anders. Da ist der Fan noch richtig Fan. Und das sind auch Traditionenvereine. Ne? Das ist zum Beispiel... Schalke 04 ist, möchte ich glaube ich sagen, bis auf 1. FC Nürnberg, wobei die auch beide Freunde sind. Schalke und Nürnberg sind die einzigsten Traditionsmannschaften in der Bundesliga. Alle anderen Bundesliga-Vereine sind irgendeine Gesellschaft. Ah, verstehe, okay, ja. Schalke und Nürnberg sind die einzigsten EVs, also eingetragener Verein. Ah, okay. Möchte ich jetzt mal einfach so behaupten, also... Wenn es nicht so ist, könnt ihr uns gerne berichtigen oder mich. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Schalke und Nürnberg die einzigen Mannschaften sind, die noch eingetragener Verein sind. Okay, und das ist sehr, sehr selten heutzutage. Weil viele Mannschaften sind halt irgendwo aufgekauft, sind irgendeine Gesellschaftsform. Guck dir Bayern an, die sind eine Aktiengesellschaft. Oder guck dir Dortmund an, das ist auch eine Aktiengesellschaft. Guck dir Leverkusen an, das ist eine GmbH. Also sind alles irgendwo, klar, die haben waren auch mal Traditionsvereine, aber sind es einfach nicht mehr. Genauso Hamburg. Hamburg ist, glaube ich, sogar auch haben keine eingetragene Verein mehr. Ja. Und das heißt schon was. Und es ist ein Bundesliga-Dino. Die sind noch nie abgestiegen, die Jungs. Aber ich sag mal, ich glaube, das ist bald soweit. Bei den Hamburgern ist es bald soweit, weil die waren letzte Saison waren sie schon nicht stark. Davor die Saison war da haben sie um Abstieg gekämpft. Und jetzt die Saison, ja, weißt ja selber, was mit den Lungs. Ja, wie gesagt, als Wahlhamburger komme ich da ja nur schwierig dran vorbei, aber ja. Was soll ich dazu sagen? Im Moment kann ich dazu nicht viel sagen. Okay, also das ist schon mal sehr spannend. Also das ist für mich immer nicht schwierig verständlich, aber ich habe ja durchaus auch Freunde oder Bekannte, die Bayern-Fans sind und wirklich mit Leib und Seele Bayern-Fans sind oder Dortmund-Fans. Mein Beileid. Ja, ich kenne sogar Leute, die hatten früher mal einen Dortmund-Schal. Ja, du kommst mir da nicht davon. Und dass man aber eigentlich per se ja keinen Bezug dazu hat, jetzt in irgendeiner Art und Weise, sei es Heimatstadt oder ähnliches, also deswegen keine Verbindung hat. Na? Okay. Ja, also was war denn jetzt diese Woche los? Da sind wir drauf gekommen. Ja, genau, da wollten wir eigentlich wieder zurück. Ne? Ja, was war die Woche los? Also ich sag mal, Champions League war sehr erfolgreich. Haben wir 3-0 gewonnen. Klingt nach viel, aber war es nicht. War, sagen wir mal, ist verdient auf jeden Fall, aber es hätte auch andersrum ausgehen können. War die Gegenmannschaft schwach? Nein. Schwach nicht, aber man hat die auf jeden Fall unterschätzt. Weil Steaua Bukarest ist eine Bukarest, wo kommt denn das her? Ungarn, ne? Also. Bukarest? Na klar, es ist Ungarn. Ja, wird es sein, ne? Warte mal, Bukarest, bin ich bescheuert? Ist ja, auf jeden Fall ist es eine No-Name-Mannschaft, ja. Die sind das erste Mal überhaupt in der Champions League. Und sie haben sich halt schwer getan, weil ich schätze mal, die haben sich einfach unterschätzt. Aber haben trotzdem 3-0 gewonnen, nichtsdestotrotz. Okay. Und gestern war Bundesliga-Tag oder Bundesliga-Spieltag mal wieder. Und da hat Schalke gegen Bayern München gespielt, zu Hause, und haben bitterlich verloren. Sie haben sich komplett, sag ich mal, gehen lassen, haben das Spiel. Die ersten 20 Minuten waren sehr ansehnlich, muss ich sagen. Da habe ich gedacht, holala, was geht denn hier ab? Ja. Können ja doch mithalten. Aber dann ging es ratzfatz. Also es ging wirklich ratzfatz. Hast du auch mal gegen gespielt? Das habe ich nicht ganz mitbekommen. Ja, dazu komme ich noch. Ich will jetzt nach und nach. Ratzfatz. Erste Tor für Bayern. Ja. Viel. Und dann wieder Anstoß für Schalke. Schalke verliert den Ball. Ratzfatz wieder das nächste Tor. Also innerhalb von, glaube ich, anderthalb Minuten stand es 2-0. Okay. Da holt sich keine Mannschaft von. Also, wie gesagt, davor hat Schalke wirklich sehr, sehr gut mitgehalten. Nicht sogar mitgehalten, hat auch 2-3-10 gehabt, wo sie eigentlich in Führung gehen hätte können. Mhm. Aber nein, waren leider nicht so. Und 2-0, du liegst hinten, Mann. Und vor allen Dingen in der Situation ist es einfach nicht machbar. Du stehst nicht mehr auf. Da geht einfach nicht. Und so hat sich, sag ich mal, den Rest des Spiels einfach wieder gespiegelt und konnten noch, sag ich mal, dieses 2-0 mit in die Halbzeit nehmen und dann, ja, die anderen Tore, also es sind noch ein paar Tore mehr gefallen. Willst du sagen doch bitte nochmal, wie ging es dann aus? Ja, na, warte doch mal. Also es fehlte noch dieses 3-0. Ja. Ich glaube, irgendwann in der 60., 70. Minute rum. Und dann, glaube ich, kurz vor Ende nochmal dieses 4-0. Also 4-0 hat Bayern München auf Schalke gewonnen. War auch die erste höchste Niederlage für Schalke auf Schalke. Das war auch noch zu Hause, okay. Und es war noch zu Hause, ja. Und es war auch der erste große Erfolg für Bayern auf Schalke. Ah, okay. Das ist also auch noch. Also, ja, halten wir es fest. Sehen wir es nach, dass ich da ein bisschen stichle, aber gegen eine zweitklassige rumänische Mannschaft können sie gut durchstarten, ja, aber gegen Bayern ist halt schlecht. Na gut, also haben wir geklärt, Bukarest ist Rumänien. okay, aber ja, so ist das Fußballglück nun mal. Bayern scheint ja auch stark zu sein, also nicht umsonst sind die ja, dreifach Meister geworden, wie auch immer man das nennt, in diesem Sport. Und ja, woran das liegt, das kann man, also das hat halt auch was mit, hat schon was mit Marketing, auch mit Kaufkraft zu tun, aber natürlich auch, wie man coacht und wie man managt, oder? Ja, man muss sagen, man muss weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Bayern war einfach, sage ich mal, in den 70er, 80er Jahren eine Weltmacht. Und da fing es einfach an. Mit den großen Namen, was weiß ich, wie hießen sie alle? Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, die alle mal für Bayern gespielt haben, die haben Bayern groß gemacht. Die jetzt ja. für Bayern spielen, die profitieren da einfach nur davon. Mhm. Bayern ist einfach, sag ich mal, in den vergangenen Jahrzehnten, da sind sie erst groß geworden, so richtig. 60er, 70er Jahren, 80er Jahren. Da haben sie immer, die haben halt die Spiele gewonnen. Und dadurch haben sie halt immer profitiert. Und ich sag mal, die heutigen Bayern-Spieler kannst du mit denen von früher, finde ich, gar nicht vergleichen. Bayern ist einfach nur eine große Hausmacht geworden durch früher, ganz einfach. Das, ja, hätte, gut, auch, das hätte auch Köln 1815 sein können. Weißt du, das ist einfach, die haben halt früher guten Fußball gespielt und hat sich bis heute weiterentwickelt. Ich finde das schon ganz spannend. Ich vermute jetzt einfach mal, und das kann ich auch nicht nur aus den Beobachtungen, die ich gemacht habe. Ich habe auch lange genug in Bayern gearbeitet oder war dort auch in verschiedenen Ortschaften. Aber egal, wie klein das Kaff ist, ob das ein kleines fränkisches Dorf ist oder irgendwo in Niederbayern oder Oberbayern, egal, wie klein das Dorf ist, der Fußballplatz war oft, so war zumindest meine Beobachtung, sehr, sehr gut ausgebaut und einfach, war erstmal einfach da. Also als ich Kind war, waren unsere Fußballplätze immer, das waren irgendwelche Sandplätze, ja, es gab auch den einen oder anderen, aber dort scheint auch der Jugendaufbau sehr, sehr stark zu sein und eine große Leidenschaft eben für das Spiel einfach da zu sein und dementsprechend die ganze Jugendförderung scheint dort auch vorangetrieben zu sein. Ist aber jetzt, sage ich mal, nicht nur mehr bei Bayern, sondern es ist deutlich, also die Jugendarbeit, möchte ich sagen, wenn ich jetzt mal wieder Schalke 04 ein bisschen hervorheben kann, ist Schalke für mich, nicht nur für mich persönlich, sondern auch allgemein, wenn ich jetzt es wirklich neutral betrachte, ist Schalke 04, was die Jugendarbeit angeht, momentan sehr, sehr weit vorne. Da können manche Bundesliga-Vereine überhaupt nicht mithalten. Und dazu zähle ich sogar Bayern München. Die haben, was Jugendarbeit angeht, möchte ich sagen, die haben nachgelassen. Da ist Schalke auf jeden Fall einen Schritt weiter. Okay. Die investieren auch sehr, sehr viel in die Jugend, muss man sagen. Finanziell tun die sehr, sehr, sehr viel in die Jugend setzen. Und das ist in München, glaube ich, jetzt nicht mehr so groß. Die haben halt jetzt natürlich das Geld, die können sich Stars wie Thiago oder Mario Götze einfach mal so eben nebenbei kaufen. Das kann halt keine andere Mannschaft und deswegen setzt Schalke 04 mehr auf die Jugend. Siehe Julian Draxler, sagt dir der Name was? Als nicht wissender Fußballer? Sagt mir gar wahrscheinlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall, Julian Draxler kommt aus, der ist in Gelsenkirchen geboren, der ist von Lebensanfang an ist der auf Schalke, der ist jetzt gestern oder vorgestern 20 Jahre alt geworden. Der hat jetzt schon mehr als 100 Pflichtspiel, also in der A-Mannschaft, also für die erste Mannschaft, für Schalke, hat er mehr als 100 Spiele schon gemacht. Und der ist der teuerste, in seinem Alter teuerste Jugendspieler der Welt. Oh, okay. Und ich sag mal, genauso wie Manuel Neuer, den wirst du ja wohl kennen. Ja, ja, ja. Genau. Okay. Der spielt jetzt für Bayern, der Drecksack. Hat er eine Gelsenkirchener Vergangenheit oder was? Na, aber also, die ist sowas von. Ja, ist ein Schalker. Ja, also das, ja, liebe Zuhörer, also, geboren. Wie gesagt, ich habe mich genauso damit Gelsenkirchen geboren. Der ist da aufgewachsen. Ja. Der hat alle Jugenddinger durchgemacht. Hat auch jahrelang für die Profimannschaft gespielt. Der hat, glaube ich, sogar 25 Jahre lang für Schalke gespielt. Nee, nicht 25, 20 Jahre für Schalke gespielt. Und ist dann vor drei Jahren ist er dann in die südliche Region gewechselt. Na gut, also, dazu möchte ich auch mal kurz was sagen, weil das muss ich kurz loswerden. Ich habe damals sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel Geld wegen ihm verloren, weil ich habe darauf gewettet, dass er nicht zu Bayern geht. Nee, ehrlich jetzt. Erklär mir mal die Geschichte. Also offiziell gewettet oder war das mit Freundschaft oder mit Freunden irgendwie? Naja, oder? Nicht offiziell gewettet, so unter Kameraden. Ja, okay, erzähl mal, wie war das? Na, ich war der einzigste Schalke-Fan in meiner Einheit, wundert mich nicht. Und der Rest war halt alles entweder Dortmund oder Bayern. Und die haben halt alle gewettet, ja, der geht zu Bayern. Und ich war halt der Einzige und habe gesagt, nee, der geht dort nicht hin. Was hast du gewettet? Na, Geld. Wir haben Geld gewettet. Wie viel? Komm, spuck's aus. Das ist jetzt das, was die Hörer hören wollen, ja? Naja, ich hätte, glaube ich, gewinnen können, weil es war eine ganze Menge, die mich, also ich war der Einzige für Schalke, also für Manuel Neuer. Und ich glaube, lass mich lügen, mitgemacht haben, glaube ich, 12 oder 13 Mann, 100 Euro. Oh. So. Ich natürlich auch 100 Euro. Also, die haben sich dann praktisch diese 100 Euro teilen können. Aber ich hätte da richtig absahen können. Ja, aber nein, da ist halt doch zu denen gegangen. Und nee, ich habe mich eigentlich nicht wegen dem geärgert, sondern ich habe mich wirklich persönlich über ihn geärgert und habe, ohne Scheiß, ich habe geheult. Ich habe geheult, wo der es bekannt gegeben hat, dass er da hingeht. Weil er ist einfach ein Schalker Junge. Er hat früher in der Nordkurve hat er die Mannschaft nach. Also er war selber mal Schalke-Fan. Ja, also das ist jetzt aber, auch das ist ja ein interessanter Punkt und auch eines der Gründe, warum mich das so interessiert und warum wir auch hier diesen Podcast machen. Diese Leidenschaft für einen Sport, in dem Fall auch für eine Mannschaft und diese große Enttäuschung, die damit verbunden ist. Aber er wird es seine Gründe gehabt haben. Meinst du tatsächlich, dass es nur in dem monetären Anreiz lag, dass er besser spielen kann? Oder dass man sagt, okay, mit Bayern habe ich vielleicht auch die Möglichkeit, international besser zu spielen oder anders zu spielen oder mich dazu entwickeln? Also muss er eine Begründung haben? Ja, naja, klar gibt es eine Begründung. Ihm ist es auch nicht leicht gefallen. Ich sag mal, es ist auf jeden Fall eine sportliche Begründung. Eine sportliche Entscheidung, weil ich sag mal, er hat mal, ich glaube, vor seinem Wechsel hat er sogar ein Jahr oder zwei Jahre vorher gesagt, im Interview, und das hat man schwarz auf weiß, er würde nie zum FC Bayern München gehen. Mhm. Und er ist halt zu denen gegangen aus sportlicher Hinsicht, ganz klar. Aus der Hinsicht, Bayern ist natürlich in der Bundesliga die Top-Mannschaft schlechthin. Ne? Und die spielen halt immer um die Meisterschaft. Mhm. Und das, sage ich mal, ist eigentlich sein Hauptgrund gewesen. Er will halt immer um die Meisterschaft mitspielen können. Bei Schalke war es gelegentlich. Und ihm hat halt der Anreiz, sage ich mal, dorthin mehr gereizt, mehr um die Meisterschaft zu spielen, mehr um internationale Titel zu spielen. Und das, sage ich mal, also die auf seinem Niveau, er ist ja die deutsche Nummer 1. Und auf seinem Niveau ist es einfach, sage ich mal, auch in der Hinsicht muss man es einfach akzeptieren und auch ist es auch irgendwo verständlich. Okay, also die Besten zieht es zu den Besten, das ist wie überall, ne? So kann man das sagen, ja. Und Ich sag mal, für Schalke hat es sich auch gelohnt, weil der Transfer für den Manuel Neuer war für Schalke sehr lohnenswert. Nicht nur allgemein für die Ablösesumme an sich, sondern was dort noch ausgehandelt worden ist, sondern Schalke hat nämlich, oder der Manager hat nämlich ausgehandelt, Schalke bekommt, keine Ahnung, wenn Bayern München Meister wird, nochmal 2 Millionen extra. Wenn Bayern den DFB-Pokal gewinnt, nochmal 2 Millionen. Und wenn sie die Champions League gewinnen, kriegen wir sogar 5 Millionen nochmal extra. Und das war ja letzte Saison so. Und dadurch hat natürlich Schalke da auch nochmal profitiert. Und So muss man es auch einfach mal sehen. Man muss auch mal sagen, nochmal Dankeschön an Manuel Neuer, dass er uns die Möglichkeit ergibt, diese Kohle zu bekommen. Und ich sag mal, Schalke ist dafür bekannt, dass sie finanziell doch nicht so auf hohem Niveau sind wie jetzt Bayern oder die anderen Mannschaften. Da hat uns das natürlich weit nach vorne gebracht und so sollte es auch sein. Ja, okay, also so, das ist die Geschichte letzten Endes von diesem Neuer. Das erklärt für mich natürlich auch, auf mich wirkt er ja so ein bisschen sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder so ich dachte halt, naja, Torwart und Torhüter, Gedöns. Aber der wurde doch auch, ich glaube auch in Bayern, so am Anfang so ein bisschen bespuckt, ne? Richtig, ja. Er war ja eigentlich schon vor dem Wechsel, war ja sehr unbeliebt bei den Münchnern und weil es dort schon, sag ich mal, spekuliert wurde, dass er eventuell zu denen geht und da haben sie schon dort zu ihm gesagt, nee, du kommst zu uns nicht. Ja, eine spannende Sache. Weil wir gerade beim Thema sind, also es geht ja schon im Wesentlichen um Geld und du hast es schon angesprochen, die verschiedenen Franchises von den, ja, sind ja fast Firmen, was beim im American Football ja noch viel mehr so ist. Das ist schon ist eine sehr interessante Geschichte. Und was ich auch interessant finde, und jetzt können wir auch mal, oder ich schweife jetzt mal ein bisschen ab, ein Freund von mir oder ein Bekannter ist unter anderem ein großer Fan von Adidas. Dachte ich auch immer, Alter, was hat denn der für einen Klatsch, ne? Aber Adidas ist ja nicht unwesentlich daran mitbeteiligt, dass es eben das Geld im Sport so eine große Rolle spielt. Also wenn man sich da tatsächlich mal reinliest in die ganze Geschichte, also auch in welche Firma unterstützt welchen Verein. Ne? Bei Schalke ist es auch im Moment Adidas, richtig? Als Ausrüster, ja. Genau, als Ausrüster oder als Hauptausrichter, Ausrüster. Und da gibt es verschiedene Firmen. Das wiederum, seit er mir das erklärt hat, achte ich da natürlich auch so ein bisschen verstärkt drauf. Die Mannschaften können das ja frei wählen. In der NFL ist das anders, da wird das für alle Mannschaften festgelegt. Also es war jetzt über Jahre Reebok und jetzt ist es tatsächlich Nike. Also die wechseln sich da mal ab und je nachdem, wer dann gerade mehr Geld zahlt oder wie auch immer, der kriegt dann den längeren Vertrag. Also ich schätze mal, das ist so wie bei der Formel 1 mit den Reifen, oder? Weil bei der Formel 1 ist ja, ja. auch, es werden die Reifen vorgegeben. Kann durchaus sein. Und das ist ja einer der wesentlichen, ja, der das auch mit angekurbelt hat, muss ja auch Günter Netzer gewesen sein, der sich damals tatsächlich, oder der auch aktiv mit Werbung gemacht hat und so, und sich da entsprechend auch als Werbefigur entdeckt hat. Also die Vermischung zwischen Sport und Finanzwelt und so, das ist auch nochmal ein spannendes Thema, finde ich. Das ist auf jeden Fall, ja. Hast du dich damit auch mal beschäftigt oder ist das so ein Nebenflirren mit? Na, was heißt beschäftigt? Ich sag mal, also jetzt rein im Fußballleben kriegt man das ja sowieso mit. Schon alleine durch die Transfers, die im Sommer laufen oder so wie auch im Winter, kriegt man ja von dem Finanziellen sehr, sehr viel mit. Ja. Was jetzt die Sponsoren angeht, eigentlich eher weniger. Hatte Schalke mal einen anderen Ausrüster? Weißt du das zufällig? Wahrscheinlich nicht in deiner Zeit, oder? Die hatten meines Erachtens immer schon Adidas. Okay. Die hatten keinen anderen bis jetzt, glaube ich. Ja. Was man halt so mitbekommt, was Sponsoren angeht, sind halt diese Hauptsponsoren, ne? Ich sag diese Trikotsponsoren, die du immer auf den Trikots von den Spielern siehst. Aber die kleinen Sponsoren oder sowas, das kriegt man jetzt so nicht mit. Außer man beschäftigt sich so intensiv so wie du, aber ansonsten kriegst du das nicht mit. Ja, intensiv gar nicht. Mir ist es erst aufgefallen, als ich mich eben mit dem Freund unterhalten hatte. Und da ist mir natürlich auch aufgefallen, dass Hannover 96 hatte bis vor kurzem als Ausrüster Under Armour. Und Under Armour ist ein amerikanischer Ausstatter. Und der kommt aus dem American Football. Und zwar Under Armour, ne? Man trägt das unter der Rüstung, nämlich das sind atmungsaktive Bekleidung, die jetzt natürlich auch viel Breitensport machen und auch sehr engagiert sind, jetzt auch recht populär sind. Und das ist mir aufgefallen. Die haben jetzt auch gewechselt, Hannover 96 zu Jako, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und also allein das ist eine Politik für sich, die aber doch spannend ist. Also welche Gelder fließen da im Hintergrund? Oder das stimmt, ja. Wer kann sich womit ausstatten? Auch die Regelung finde ich ganz spannend. Also ob das Olympia ist, ob das Fußball ist, welcher Fußballspieler darf der tatsächlich, wenn jetzt der Verein von Adidas gesponsert ist, darf der Nike-Schuhe tragen? Ja? Mhm. Ich glaube, bei Schuhen ist es freigestellt. Ich glaube, das ist auch von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich. Ja. Das ist, glaube ich, das wird ausgehandelt. Also das steht irgendwo vertraglich festgeschrieben. Wir nehmen jetzt einfach mal ein klassisches Beispiel von Mario Götze bei seiner Vorstellung bei Bayern München. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? Ah ja, der hatte ein Nike-Shirt an, kann das sein? Richtig. Adidas ist ja praktisch der, bei Bayern ist ja der Ausrüster Adidas. Mhm. Und er natürlich steht mit einem Nike-T-Shirt bei der Vorstellung. Also das war schon ziemlich lustig. Das ist mir selber, ich habe ja die Vorstellung live im Fernsehen gesehen. Fernsehen habe ich es live gesehen. Ja, klar. Und Ja, und da muss ich gleich schmunzeln, weil ich meinte, hä, wieso hat der Nike an? Weil ja. Bayern ist, die haben schon, die haben wirklich schon von Anfang an Adidas ja. gehabt. Die ja, haben ja, nichts anderes ja, ja. gehabt. Kommt ja aus Herzogenaurach, Bayern, ne? Also von ja. daher glaube ich, dass die schon immer Adidas. Nee, das ist tatsächlich so. Und das war, also ich habe auch mich mit bewussten oder mit besagten Freunden habe ich mich tatsächlich auch unterhalten. Und der sagte halt, ja, das war ein geplanter Angriff vom Amerikaner quasi so, ne? Und sowas passiert nicht aus Versehen. Und das ist schon wirklich spannend, wenn man das betrachtet. Was wird der Götze dafür bekommen haben, dass er das getragen hat? Ne? Ich glaube, 50.000 muss er zahlen, Strafe. Ja gut, ne? Also jetzt die Frage, für wie viel lohnt sich, ne? Was hat er dafür bekommen? Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das war total unabsichtlich. Aber ganz ehrlich, das ist nicht den sein Problem, weil dafür gibt es andere Leute, die darauf achten müssen. Nicht er. Ja, aber das ist genau der Punkt, ne? Ich glaube nicht, dass das ein Versehen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, Fußballspieler, ich glaube, dass das tatsächlich geplant war, in welcher Weise auch immer. Ja. Und ich fand den Transfer schon spektakulär genug. Also, erklär mir das nochmal? Erklär mir das nochmal, den Transfer? Na, Mario Götze ist ja eigentlich, der ist in Bayern geboren, in Memmingen. Okay. Hat aber schon, ich glaube, in frühen Jahren, also der hat auf jeden Fall alle Jugendstile bei Dortmund durchlebt. Mhm. Also der ist eigentlich sehr, sehr früh in den Ruhrpott gezogen mit seinen Eltern und ist eigentlich dort auch aufgewachsen. Und er ist ja zu dieser Saison ist er zu den Bayern gewechselt. Und das ist natürlich von dem ehemaligen amtierenden Meister zum jetzigen Meister, das ist natürlich schon, das ist ein spektakulärer Transfer. Nicht nur alleine in der Bundesliga, eigentlich in ganz Europa. Da hat jeder schlucken müssen, weil okay. Es waren auch viele andere Hochkaräter an ihn interessiert. Okay. Ja, also schon ein ganz interessantes Feld. Hat es irgendwelche Auswirkungen gehabt? Nee, ich sag mal, aber da kannst du mal wieder sehen. Also ich glaube, er hat auf jeden Fall in dem Sinne auch. Also er ist gewechselt auf jeden Fall erstens wegen seiner Vergangenheit, weil er halt aus Bayern eigentlich kommt, aber natürlich auch die Perspektive, die ihm dort geboten ist. Weil wenn man denkt, wer dort jetzt Trainer ist, was die für Geld jetzt zur Verfügung haben, also dort ist natürlich das Potenzial sehr groß. Und man muss auch mal sagen, die Bundesliga hat in den letzten 10 Jahren gewaltig, aber richtig gewaltig aufgeholt, im Gegensatz zu der Premier League in England oder der Primera Division in Spanien. Und zur Primera Division in Italien. Nee, die heißt da Serie A. Ah, schnick, schnack. Aber Italien, also die mag eigentlich, also die ist nicht mehr, also die Italien gehört nicht mehr zu den Top-Ligen, das kann man schon mal festhalten. Aber also ich möchte meinen, dass die Bundesliga, England und Spanien zu den Top 3, die sind einfach das Nonplusultra in Fußball. Und dazu gehört jetzt auch mittlerweile die Bundesliga, muss man sagen. Und das hat man in der letzten Saison gesehen durch das deutsche Finale in der Champions League. Also das war gigantisch. Also Deutschland hat seit 2006, möchte man eigentlich sagen, so seit dem Sommermärchen von 2006, wo die WM hier bei uns zu Hause war, hat Deutschland gewaltig aufgeholt. An Sympathie und an Bekanntheit, möchte ich es meinen. Also das ist schon, gewaltig oder eine Menge passiert in der Bundesliga. Ja, das stimmt. Also die WM 2006 habe ich in sehr guter Erinnerung. Immer wenn Deutschland Spieler waren, konnte man prima ins Kino gehen. Das war echt eine super Zeit. Echt? Ja, na, hallo. Echt? Noch nicht mal das hat dich interessiert? Ja, das werde ich ja gleich gesteigert, wenn ich das offiziell sage. Muss ich tatsächlich sagen, man kann sich davon nicht befreien, das ist so. Und ich mag ja dieses ganze... diesen aufwallenden Nationalismus, der dann auf einmal kommt, das mag ich gar nicht. Nichtsdestotrotz war es ein Top-Ereignis, aber es war jetzt nicht so, dass ich mich irgendwo hingestellt habe, auch öffentlich irgendwo die Spiele verfolgt habe. Mhm. Aber wenn es dann natürlich, wenn mal Deutschland gespielt hat, waren wir tatsächlich im Kino? Oder? Ich habe auch tatsächlich... Und das fand ich wirklich toll, weil du es gesagt hattest zu Beginn. Fußball im Radio ist super. Ja, ja. Das ist eine ganz große, große Klasse. Und also da die Sportmoderatoren, die Sportjournalisten der Hammer. Und das, da war ich wirklich begeistert dabei. Ich war auf der Fahrt wieder mal auf Arbeit, du kennst das, ne? Und war mit einem Freund unterwegs, mit einem Kameraden, der das eben auch hören wollte. Und wir haben uns dann im Deutschlandfunk, wie auch immer, von Hamburg nach Würzburg das Spiel angehört. Und das war wirklich... Kannst du mir vielleicht noch sagen, was das für ein Spiel war? Nein, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass mich einfach die Art und Weise begeistert hat, weil da klingt es immer irgendwie, ja, als würde jetzt sofort die Welt untergehen. Ne? Ja. Und er gibt ab und das ist und rüber und über und links und rechts und jetzt kommt der von hinten und der von der Seite und rüber und über und da und. Und da denkt man schon, kommt gleich Tor und da vorbei. Genau. Das ist also Radio, also Fußball im Radio hören ist für mich eigentlich immer noch das Allerbeste. Also das ist, wenn man jetzt die Kommentatoren jetzt bei dem bei der Pay-TV-Firma da sieht, wie die kommentieren, ist manchmal schon echt schlimm. Also ja. Wahnsinn. Aber wenn man Fußball hört, ist es natürlich wieder was ganz, ganz anderes. Die Atmosphäre, finde ich, obwohl man nicht dabei ist und man gar nichts sieht, ist die Atmosphäre trotzdem viel besser, weil man hört einfach im Hintergrund die Kulissen und den Kommentator und die Kommentatoren sind einfach gigantisch. Ich nenne jetzt mal nur ein Beispiel. Werner Hansch, sagt dir das was? Nee, sagt mir nichts. Kann so nicht? In der Materie nicht drin. Oder Rolf Töpperwien. Das Nein. sind, die kommentieren leider nicht mehr, aber die waren, sag ich mal, so in den 90er Jahren und Anfang 2000 so, waren die wirklich die Giganten im Radio, fand ich. Also für mich persönlich, die beiden Jungs waren top. Und vor allen Dingen, das Geile an denen war ja, die haben immer die Ruhrpott-Spiele kommentiert. Ah, okay. Sei es jetzt zweite oder erste Liga. Oder jetzt hast du mir aus Konzept gebracht. Oder sei es die erste oder zweite Liga. Die haben halt die Ruhrpott-Spiele gerade kommentiert. Und wenn da wirklich so ein Klassiker war wie das Derby, Schalke gegen Dortmund, da war das einfach nur herrlich, den Jungs zuzuhören. Also das war gigantisch. Ja, und das fällt mir, also deckt sich mit den Erlebnissen, die ich tatsächlich in diesem Spiel hatte. Ja. Du warst jetzt echt voll leise. Man hat dich fast nicht gehört. Wieso? Bei was? Weil jetzt du jetzt... Ja, du musst schon ins Mikro reinsprechen, Digga. Ja, mach ich doch jetzt. Ich denke mal, die Leute werden mich schon draußen verstehen, wenn sie wollen. Nee, aber wenn du deinen Kopf so nach unten hast und mit dem Boden redest, dann hört man dich nicht. Ach so, ja, so wie du das gerade machst, ja? Ja, so ungefähr. Was du gerade gemacht hast. Ja, Das war jetzt wieder eine Ausschweifung. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. Ja, aber das, so soll es ja sein, ne? Wir wollen ja auch tatsächlich ausschweifen. Und das war tatsächlich meine Erlebnisse im Sommermärchen 2006. Du willst mal kurz was zu dem Sommermärchen, was er sagen? Ja, gerne, wenn wir schon beim Thema sind, wa? Ach, ich habe ja... Wir waren zu der Zeit, waren wir in Stetten. Stetten, kennst du, ja? Ja. Waren wir auf der multi-internationalen Übung. Und wir sind zum Halbfinale gegen Italien, sind wir wieder nach Hause alle, also in die Einheit zurück, nach Ulm. Und haben uns dann abends das Finale reingezogen. Und das haben wir dann hinten hinter unserem Block gemacht. Wir haben uns dann halt so einen Beamer aufgebaut und haben mit Bettlaken praktisch die Leinwand simuliert. Und haben uns da wirklich, das waren, keine Ahnung, 40, 50 Mann dort, die da das dann so angeguckt haben. Und das war direkt nach der Übung, weißt du, also bist mit dem Bus nach Hause gekommen und so, war es eigentlich erstmal platt. Aber wir haben uns trotzdem ein schönes Spiel angeguckt, aber haben ja das leider verloren gehabt. Aber danach ging es dann erstmal in die Stadt. Und ja, da habe ich dann ein Erlebnis gehabt, das werde ich glaube ich nicht so schnell vergessen, deswegen weiß ich es jetzt noch so gut. Dort waren Italiener, die haben übelst rumgepöbelt, ne? Also eigentlich hat man gedacht, okay, die müssten sich eigentlich freuen, aber die haben rumgepöbelt. Dann sind wir dahin und dann haben die uns angepöbelt und wir haben die angepöbelt und dann kam es zum kleinen, ja, zum kleinen, zu einer kleinen Pöbelei. Okay. Und ich weiß bis heute noch nicht, warum die da so rumrandelt haben. Das war mitten in der Stadt, in so einer Cocktailbar oder was das war. Und da war, die hatten eigentlich null Grund gehabt, irgendwie da rumzurandelieren. Ne? Und ja, so kam das denn, dass wir da halt ein bisschen mit aufgemischt haben. Und das war halt, die Situation hat halt gepasst und das war richtig lustig. Also das war mein erstes wie sagt man? Internationales Techtelmechtel oder was? Richtig, richtig, ja. Echt? Das waren richtige, das waren keine Deutsch-Italiener oder italienische Deutsche oder wie auch immer. Das waren richtig eigentlich Italiener, die dort Urlaub gemacht haben. Und okay. Die haben da, ja, die haben es da krachen lassen. Und wir haben es dann ein bisschen geregelt, sozusagen. Schön, klingt doch ganz geschmeidig. Das ist natürlich auch ein Thema, das schwingt ja immer so ein bisschen mit. Das ist die Frage, kommt das aus Großbritannien, ist das in Deutschland? Die Gewalt ist ja schon ein Thema, das müssen wir auch gar nicht weiter ausführen, aber hast du da vielleicht eigene Erlebnisse schon? Also meine Erlebnisse dazu, es gibt keine. Ich weiß immer nur, dass es befreundete Polizisten, klar, immer sehr negativ davon reden, weil die sind halt mittendrin statt nur dabei. Okay. Und kenne aber auch einige Freunde, Bekannte, die eben auch das mehr oder weniger aktiv gemacht haben, also in irgendeiner dritten Halbzeit da mitgeprügelt haben. Hast du damit mal Erlebnisse gesammelt oder kennst du Leute oder was, wie kommt das überhaupt? Was meinst du? Oder also ich muss sagen, ich habe so eine dritte Halbzeit Gott sei Dank noch nie miterleben müssen, mhm. weil ich persönlich also bin nicht der Typ dafür. Ich bin nicht so einer, der ich sag mal, es kommt immer drauf an. Klar, man kann auf einmal mittendrin sein, weil man sich irgendwo anstecken lässt, aber das glücklicherweise hatte ich die Situation noch nie. Obwohl ich eigentlich fast, das eine Mal bin ich fast mit reingeraten. Ja. Aber auch wieder gesagt, das war durch Zufall, weil ich halt gerade da stand und auf einmal ging es da übelst ab. Und so kann es halt gehen. Ne? Aber persönlich, Erfahrungen habe ich eigentlich Gott sei Dank noch nicht machen müssen. Ich habe öfters mal so von der Weite oder vom Weiten so habe ich das mal schon mal gesehen, wo auch die Polizei eingestritten ist. Aber ich sag mal, als du in der Situation warst, Alex, gab es Kloppe oder wie sah das aus? Ja, da gab es Kloppe, ja. Und konntest du dann rechtzeitig dich dann verabschieden von der ganzen Geschichte? Oder? Da konnte ich auf einmal, da war ich ganz schnell weg. Also da habe ich auch gar keine, ich weiß es gar nicht mehr. Zum Fußball gehört eigentlich immer ein Bier oder so dazu, ne? Mhm. Ich weiß jetzt, ich glaube, ich habe ein bisschen was getrunken gehabt, aber ich war trotzdem noch so beieinander, dass ich auf jeden Fall wusste, okay, jetzt haust du lieber ab, weil ich bin halt nicht so ein Typ, der da jetzt, weißt du, da kann die Mannschaft, also da kann Schalke verloren haben oder nicht, ist mir eigentlich Schnuppe, weil ich bin jetzt nicht der Typ, der da jetzt mich mit anderen kloppt. Und vor allen Dingen das Schlimme daran war, das war sogar, glaube ich, das war sogar ein Derby gewesen, da war ich im Derby auf Schalke gewesen und da haben die Dortmunder so Bierbänke über den Zaun gefeuert und haben halt so provoziert und so, ne? Und ich habe das halt beobachtet und dann ging es auf einmal übelst ab. Da bist du auf einmal mittendrin und ich bin da glücklicherweise konnte ich mich da verdrücken. Okay. Was sind denn so, ist das bei Bundesliga-Vereinen, gibt es da überhaupt so viele, sind das die Ultras? Ultras, ja, nennt man das. Aber ich sag mal, Ultras heißt nicht gleich irgendwie Hooligan, sondern Ultra ist einfach dieser Fan, der extreme Fan, der zu 1000% hinter diesem Verein steht. Egal, was passiert, wenn sie absteigen, wenn sie insolvent gehen, die feuern die trotzdem bis zum Schluss an, wenn der ausstirbt, keine Ahnung, bis dorthin, wenn sie nicht mehr am Leben sind, bis dahin werden die unterstützen. Okay. Die sind dazu 1000%. Sei es, wie gesagt, zum Anfeuern oder auch außerhalb des Platzes. Weißt du, was gerade jetzt so die, wie sagt man, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein. Wie nennt man das, wenn man jetzt hier was performt? Ach hier, so Choreografie meinst ja, du? Ja, genau das. Ah ja, okay. Genau. Gab es mal bei Sky so eine Dokumentation, jetzt habe ich den Namen gesagt. Ich meine den Pay-TV-Sender. Wir sehen aber von Apple dann irgendwas kriegen, aber bei unserer Zuhörerzahl von 3 werden wir da wahrscheinlich, also im Moment werden wir geliked von 3 Mann, von dir, von mir und von meiner Frau auf Facebook. Du musst mal deine Frau auch noch aktivieren. Nein, jetzt schweifen wir gerade schon wieder ab, ist ja ja. Okay. Nein, das mit Facebook, das habe ich ja eh noch so gedacht, dass ich das jetzt erstmal noch den Ball ein bisschen flach halten will. Ja, und dann. Weil wir haben jetzt gerade mal, weißt du, wir haben jetzt gerade mal eine Aufnahme, jetzt kommt die zweite. Weißt du, da haben sie ja noch nicht so viel Potenzial, deswegen wollte ich sie erstmal ein bisschen flach halten. Ich würde dann, glaube ich, wenn wir jetzt die Aufnahme hier fertig haben, würde ich dann einfach mal meine Freunde mit einladen wollen. So machen wir das. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr und Zuhörerinnen, demnächst könnt ihr uns auf Facebook unterstützen. Aber vorher bringen wir noch das Thema Hooligans zu Ende. Und bei Twitter. Und bei Twitter, ja. Yeah. Könnt ihr uns treffen. Aber welche Bundesliga-Mannschaften sind, gibt es da welche, die besonders bekannt dafür sind, dass die Fans gewaltbereit sind? So ist ja, glaube ich, die korrekte Bezeichnung. Also, da steht an Nummer 1, bin ich mir sehr sicher, Eintracht Frankfurt. Mhm, okay. Also die stehen ganz, ganz oben, was jetzt die erste Liga angeht. Zweite Liga, ganz klar, Dynamo Dresden. Mhm, okay. Da ist die Szene sehr, sehr bekannt dafür. Jetzt, wenn hier Fans von Eintracht Frankfurt oder Dresden zuhören sollten, ja, fühlt euch bitte nicht angegriffen, sondern wir wollen das Thema offen angehen. Genau. Ich sag mal, das ist, gehört einfach dazu. Und ist ja auch nicht schlimm, so wird er ja noch bekannter, ne? Nein, also die zwei sind in meinen Augen die Fans, die, also nicht die Fans, sondern die Szene, bei denen ist dafür bekannt. Nicht die Fans, okay, sondern die Szene. Wie ist es mit Cottbus? Nein. Okay, ja, also. Energie Cottbus nicht. Alles klar. Ja. Es gibt aber für jede Fußballmannschaft gibt es den Ultra. Es gibt in jedem Fußball, sei es, keine Ahnung, irgendeine Dorfmannschaft, da gibt es auch Fans, die sind, nennen sich Ultras und die stehen halt zu 1000% hinter diesem Verein. Also, okay, heißt aber nicht, dass sie gewaltbereit sind. Ne? Das, nein, ist nein. Ja, das ist ja der große Unterschied. Aber jetzt, wenn jetzt fällt mir nämlich gerade was ein, ein gutes Beispiel, was Gewalt angeht und sowas. Auch großes Thema zurzeit bei Schalke. Ich weiß nicht, hast du das irgendwie verfolgen können? Was denn? Die Ausschreitung mit der Polizei. Ich bilde mir ein, ich habe es mal im Nebenrausch mitbekommen. Erklär noch mal kurz. Ja, was. Pass auf. Also, es war ja zu den Playoff-Spielen in der Champions League. Da musste ja sich Schalke für die Champions League extra qualifizieren und da haben sie gegen Saloniki gespielt. Das ist eine griechische Mannschaft. Ja, eine griechische Mannschaft. und da haben wir zu Hause gegen die gespielt. Und wir sind, damit wir jetzt auch wissen, um was es geht, wir sind mit den mazedonischen Fans oder mit der mazedonischen Fußballmannschaft Skopje sind wir befreundet. So, okay. Es hängt zu jedem Spiel eigentlich, zu fast jedem Spiel hängt diese mazedonische Flagge dort als Zeichen unserer Freundschaft. Ne? So, die hingen natürlich an den Abend, an dem Champions League Playoff-Spiel hingen die auch dort und die griechischen Fans haben sich dort angegriffen gefühlt, warum auch immer, und haben gedroht, damit sie den Platz stürmen und sowas. Ne? Und dann kam natürlich die Polizei auf einem ungemütlichen Weg in die Nordkurve rein und hat dort mit Pfefferspray, also nicht die kleinen, wie du die kennst, sondern die großen, das sind solche Kaloschi, damit haben sie einfach in die Menge reingesprüht. Und da in der Nordkurve sind natürlich auch die Ultras vertreten, ganz klar, aber da sind auch Leute, die einfach nur dieses Fußballspiel sehen wollen, weißt du? Und da die Polizei einfach, in meinen Augen, es ist jetzt nicht, wenn jetzt wieder das hier einer hört oder so, weißt du? Das aber ist halt meine Meinung, war es überredet. Ja. Okay. Da wurde halt sehr stark mit Pfefferspray wurde dort gehandelt und das war halt ein großes Thema jetzt. Es war jetzt nicht nur auf Schalke das Thema, sondern auch in den anderen Ligen beziehungsweise auch in den anderen Mannschaften, die praktisch auch den Rückhalt dann gegeben haben für Schalke und waren auch der Seite von Schalke 04. Also es war doch ein großer Fehler, die Aktion dort. Man hätte das auch vielleicht anders regeln hätte können. Okay, also habe ich verstanden. Aber das ist, wie Polizei reagiert. Ja, und ich sag mal, ich finde auch, das passt jetzt gerade hier in unserem Podcast nicht, weil es sehr politisch. Okay. Nicht, dass wir uns jetzt hier zu weit aus dem Fenster lehnen. Jetzt hört hier jemand, so wie der Herr Jäger, das ist der, ich glaube, irgendein Minister von Nordrhein-Westfalen, keine Ahnung. Er hat sich darüber sehr amüsiert. Und das sei auch dahingestellt. Wesentlich ist für mich, für Fußball, und das ist ja eigentlich so die wesentliche Quintessenz, hat ja auch was, oder Sport allgemein ja auch was mit Leidenschaft zu tun. Wie leidenschaftlich wirst du denn tatsächlich, wenn du Fußball siehst oder wenn es um deine Mannschaft geht? Kannst du das selber einschätzen? Also meinst du jetzt bei mir persönlich oder allgemein die Mannschaft? Bei dir persönlich. Also das ist ja der Punkt. Also das ist die Besonderheit. Auch egal, also ich ärgere mich auch, werde auch laut, wenn ich hier, wenn irgendwas scheiße läuft oder wenn ich mich über irgendwas aufrege in einem Spiel beim American Football, ist das, wie sehr bestimmt in deinem Falle Schalke dein Leben? Also ist das jeden Tag, dass du News guckst oder nachsiehst? Ja, ja, ja. Also jeden Tag zumindest, also auf jeden Fall jeden Tag Neuigkeiten etc. pp. Das auf jeden Fall. Und wenn ich ein Fußballspiel sehe, bin ich zu 100% dabei. Und gestern, nur ein Beispiel zu nennen, hat ja Schalke gegen Bayern gespielt, wo das 1-0 fiel, bin ich aus meinem Sofa aufgesprungen und habe mit der Faust gegen die Wand geschlagen. Weil ich so sauer war. Also ja, okay. Ich bin da sehr emotional, was das angeht. Alles klar, ja. Auch wenn Schalke ein Tor schießt, da gehe ich voll ab. Also da springe ich schon mal eine Decke und so. Also da bin ich sehr... Aber das liegt, glaube ich, an der Kultur allgemein auf Schalke. Ich glaube, ich habe mich da komplett zu 100% identifizieren können. Bin mit dem Verein zu 100%. Also, und obwohl ich eigentlich mehrere Kilometer weit weg wohne. Also ich bin trotzdem, versuche ich immer, viel dabei zu sein. Hast du die Möglichkeit, also Dauerkarte, gehe ich mal von aus, lohnt sich nicht, oder? Nein, habe ich leider, habe ich nicht. Das, erstens würde es sich nicht lohnen und zweitens würdest du locker 10 Jahre drauf warten. Ah, okay, ja, verstanden. Weil es ist so, es gibt ein bestimmtes Kontingent, ist klar. Mhm. Und dieses Kontingent, entweder es gibt freiwillig einer mal eine auf, es stirbt einer oder keine Ahnung, ansonsten bekommst du die nicht. Ja, okay, verstanden. Ja? Also, aber es würde, klar, würde ich da wohnen, da würde ich mir auf jeden Fall auf diese Warteliste setzen lassen. Aber es lohnt sich einfach nicht. Du hast Schalke schon live gesehen? Ja, ja, klar. Okay. Also auch öfters. Auf Schalke? Auf Schalke auch, ja. Ja. Das ist ja auch ein Punkt, den ich nie erlebt habe, da ich nie in Fußballarenen war für ein Spiel. Und auch beim Football war ich natürlich, aber das ist hier in Deutschland immer was anderes, als es in den USA der Fall ist. Mhm. Und die Stimmung, man wird dann angesteckt. Das kann man schon so sehen, oder? Das ist auch wieder, sag ich mal, ein Jein, weil es kommt immer darauf an, in welchem Stadion du bist. Klar, auf Schalke ist eigentlich zu 99,9% eigentlich immer Stimmung. Möchte ich meinen, da geht es wirklich 90 Minuten lang, wird die Mannschaft unterstützt. Egal jetzt von den Ultras oder von den Zuschauern allgemein, von den normalen Fans, sage ich jetzt mal. Ja. Aber wenn man das jetzt in den anderen Stadien vergleicht, ich war jetzt schon in mehreren Stadien gewesen, ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Es ist in jedem Stadion auf jeden Fall anders. Ja. Und jede Mannschaft wird auch anders unterstützt. Also ich würde jetzt meinen, dass zum Beispiel gerade der große FC Bayern, Entschuldigung, liebe Bayern-Fans, aber dort sind wirklich eigentlich nur diese Ultras, die zu 100% oder zu 90% die Mannschaft unterstützen. Der Rest hält sich eigentlich echt bedeckt und das ist auf Schalke nicht der Fall. Okay, also da ist tatsächlich dann das halbe Stadion oder das ganze Stadion, die Blau-Weiß tragen, die sind dann auch mit dabei. Ja, das ist in München ist das nicht so. Ist jetzt meine persönliche Meinung, falls jemand eine andere Meinung hat, könnt ihr gerne kundtun, kein Problem. Aber ich bin halt wirklich der Meinung, in München ist die Stimmung nicht vergleichbar auf Schalke. Auf jeden Fall nicht. Oder auch in anderen Stadien, wenn man das jetzt, wo war ich noch? Zum Beispiel Freiburg. Ich war mal in Freiburg gewesen. Das ist gigantisch. Wenn du da mal ein Stadion, das Stadion steht mitten im Wohngebiet. Mitten im Wohngebiet. Ja. Wie, das ist, auf einmal wächst da so ein Stadion raus. Ist jetzt kein Riesenstadion, aber dort ist die Stimmung. Auch die, da war 90 Minuten war dort volle Unterstützung. Schön, ja. Also, und das kann man, und das finde ich halt doch ziemlich traurig, wenn so ein großer Verein wie München, und vor allen Dingen haben die, glaube ich, keine Ahnung, 600.000 Fans oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die eine Menge an Mitgliederzahlen und da finde ich es doch komisch. Nicht traurig, aber komisch, dass die da die Unterstützung nicht so haben. Ja. Ja, Alex. Ich bin der Meinung, wir haben jetzt erstmal das Thema Schalke, also nicht erstmal schön beleuchtet so von allen Seiten. Ja. Deine persönliche Schalke-Geschichte, das finde ich auch sehr interessant. Auch gerade die Geschichte, wie kommt man dazu, der Fan einer Mannschaft zu werden, ne, was ja entweder regional begründet ist oder eben, weil man auf einer Erfolgswelle mal gesehen hat, oh, die sind gerade stark und da unterstütze ich mal und dann dabei bleibt oder nicht. Das war schon mal sehr aufschlussreich. Und ich denke, für den ersten Podcast war das doch schon mal eine ganz runde Geschichte. Sind wir auch relativ oder gut reingekommen. Ja, und da heute Wahlsonntag ist, ja, gehen wir jetzt mal, also ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Das werden wir sehen. Ja, hast du noch zum Abschluss noch ein Statement zu sagen, erstmal? Eigentlich nicht viel, ich möchte mich kurz halten. Auf jeden Fall fand ich deine Fragen auf jeden Fall sehr interessant. Okay. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, weil ich kann mich halt auf dieser Ebene eigentlich wenig mit, also bis gar nicht, mich mit irgendjemandem unterhalten, weil ich bin. Ja, ich bin allein. Ich bin ganz allein als Schalke-Fan hier, weißt du? Ich bin hier Bayern, weißt du, da gibt's. Es gibt hier. Ich bin auch im Fanclub. Einmal Grüße hier zu den Nabteilknappen. Ansonsten bin ich hier in meiner Gegend, sage ich mal, wirklich fast alleine. Und deswegen fand ich das schön, dass man sich mal hier ein bisschen ausgiebiger über meinen Lieblingsverein unterhalten konnte. Und ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir in der nächsten Folge uns deiner Lieblingsmannschaft mal widmen. Und dann könnten wir ja, wenn du möchtest, könnten wir ja mal so eine Art Vergleich. Also wir machen nächste Folge wird eine reine Folge von deinen Steelers. Ja! Und dann würde ich einfach mal vorschlagen, würde ich einfach mal den Zuhörern fragen wollen, und das sind ja noch nicht so viele, also können wir uns eigentlich selber fragen, was wir als nächstes machen. Und da würde ich einfach vorschlagen, dass wir den Football und den Fußball mal vergleichen. Die Sportart, oder? Na klar. Also halte ich für einen Plan. Also nächstes Mal sprechen wir über die Mannschaft, über meine Mannschaft, wie ich dazu gekommen bin. Genau. Vielleicht kannst du mir dann auch Fragen stellen. Ja, und dann machen wir einen Vergleich und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass wir dann auch genug Zuhörer haben, dass sie jetzt nicht verschreckt sind. Also es wird der Vergleich immer zum Fußball da sein. Und ich freue mich da schon sehr drauf, mein Alex. Genau, so machen wir es. Okay, dann sage ich, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und Alex, wir sprechen uns noch. Alles klar. Jungs und Mädels, macht's gut. Bis denn dann. Tschüss, Kowski.